Der Gerichtsvollzug an der antichristischen Welt und ihrem Herrscher. Die sieben Zornschalen. Weiter sah ich ein anderes, großes und wunderbares Zeichen am Himmel. Sieben Engel, welche sieben Plagen hatten. Die letzten, denn mit diesen kam der Zorn Gottes zum Abschluss. Auch sah ich etwas wie ein kristallenes Meer, das mit Feuer durchmengt war, und sah die, welche den Sieg über das Tier und sein Bild und über seine Namenzahl errungen hatten, an dem kristallenen Meer stehen, mit Hafen Gottes in der Hand. Sie sangen das Lied Moses, des Knechtes Gottes, und das Lied des Lammes mit den Worten: Groß und wunderbar sind deine Werke, Herr, Gott, Allmächtiger. Gerecht und wahrhaft sind deine Wege, du König der Völker. Wer sollte dich nicht fürchten, Herr, und deinen Namen nicht preisen? Denn du allein bist heilig. Ja, alle Völker werden kommen und vor dir anbeten. Denn die Gerechtigkeit deiner Gerichte ist offenbar geworden. Das Auftreten und die Ausrüstung der sieben Schalenengel. Hierauf hatte ich ein Gesicht. Ich sah, wie der Tempel, die Stiftshütte im Himmel sich auftat und die sieben Engel mit den sieben Plagen aus dem Tempel heraustraten. Sie waren in glänzend weiße Leinwand gekleidet und um die Brust mit goldenen Gürteln umgürtet. Da gab eins von den vier Wesen den sieben Engeln sieben goldene Schalen, die mit dem Zorn des in alle Ewigkeit lebenden Gottes gefüllt waren. Und der Tempel füllte sich mit Rauch von der Herrlichkeit Gottes und von seiner Macht. Und niemand konnte in den Tempel eintreten, bis die sieben Plagen der sieben Engel zu Ende waren. Die Ausgießung der sieben Zornschalen. Nun hörte ich eine laute Stimme aus dem Tempel den sieben Engeln zurufen: Geht hin und gießt die sieben Schalen des göttlichen Zornes auf die Erde aus. Da ging der Erste hin und goss seine Schale auf die Erde aus. Da kamen schlimme und bösartige Geschwüre an die Menschen, die das Malzeichen des Tieres an sich trugen und sein Bild anbeteten. Dann goss der Zweite seine Schale in das Meer aus. Da wurde es zu Blut, wie Leichenblut, und alle lebenden Wesen im Meer starben. Weiter goss der Dritte seine Schale in die Flüsse und die Wasserquellen aus. Da wurden sie zu Blut, und ich hörte den Engel der Gewässer sagen: Gerecht bist du, der du bist und der du warst, du Heiliger, weil du solches Gericht vollzogen hast. Denn Blut von Heiligen und Propheten haben sie vergossen, dafür hast du ihnen Blut zu trinken gegeben. Sie haben es so verdient. Und ich hörte den Altar sagen: Ja, Herr, Gott, Allmächtiger, wahrhaft und gerecht sind deine Gerichte. Hierauf goss der Vierte seine Schale auf die Sonne aus. Da wurde ihr die Kraft verliehen, die Menschen mit Feuerglut zu versenken. So wurden denn die Menschen von gewaltiger Glut versenkt, lästerten aber trotzdem den Namen Gottes, der die Macht über solche Plagen hat, und bekehrten sich nicht dazu, ihm die Ehre zu geben. Nun goss der Fünfte seine Schale auf den Thron des Tieres aus. Da wurde sein Reich verfinstert, und die Menschen zerbissen sich die Zungen vor Schmerz, lästerten aber den Gott des Himmels wegen ihrer Schmerzen und wegen ihrer Geschwüre und bekehrten sich nicht von ihrem Treiben. Hierauf goss der Sechste seine Schale auf den großen Fluss Euphrat aus. Da trocknete sein Wasser aus, damit den Königen von Sonnenaufgang her der Weg offen stände. Und ich sah aus dem Maul des Drachen und aus dem Maul des Tieres und aus dem Munde des falschen Propheten drei unreine Geister wie Frösche hervorkommen. Sie sind nämlich Teufelsgeister, welche Wunderzeichen verrichten. Diese begeben sich zu den Königen des ganzen Erdkreises, um sie zum Kampf am großen Tage Gottes, des Allmächtigen, zu versammeln. Seht, ich komme wie ein Dieb. Glückselig ist, wer da wacht und seine Kleider bereithält, damit er nicht nackt einherzugehen braucht und man seine Schande nicht zu sehen bekommt. Und jene unreinen Geister versammelten die Könige in der Gegend, die auf Hebräisch Harmageddon heißt. Nun goss der siebte seine Schale in die Luft aus. Da kam eine laute Stimme aus dem Tempel im Himmel, vom Throne her, und rief: Es ist geschehen! Da erfolgten Blitze, Rufe und Donnerschläge, und ein gewaltiges Erdbeben kam, wie noch keines gewesen war, seit es Menschen auf der Erde gegeben hatte. Solch gewaltig starkes Erdbeben. Da zerfiel die große Stadt in drei Teile, und die Städte der Heiden stürzten ein. Und der großen Stadt Babylon wurde vor Gott gedacht, damit er ihr den Becher des Glutweines seines Zornes reiche. Auch alle Inseln verschwanden, und Berge wurden nicht mehr gefunden. Und ein gewaltiger Hagel mit pfundschweren Stücken fiel vom Himmel auf die Menschen herab. Diese aber lästerten Gott wegen der Hagelplage, denn diese Plage war ganz entsetzlich. Gesicht von Groß-Babylon und dem Tier. Deutung dieses Gesichts. Schilderung des prächtigen, aber greuelhaften, auf dem Tiere thronenden Weibes. Da kam einer von den sieben Engeln, welche die sieben Schalen hatten, und sagte zu mir: Komm, ich will dir das Gericht über die große Buhlerin zeigen, die an den vielen Wassern thront, mit der die Könige der Erde gebuhlt und an deren Unzuchtsweihen die Bewohner der Erde sich berauscht haben. So entführte er mich denn im Zustande der Verzückung in eine Wüste. Und ich sah dort ein Weib auf einem scharlachroten Tier sitzen, das mit gotteslästerlichen Namen über und über bedeckt war und sieben Köpfe und zehn Hörner hatte. Das Weib war in Purpur und Scharlach gekleidet und mit Gold, Edelsteinen und Perlen reich geschmückt. In ihrer Hand hielt sie einen goldenen Becher, der voll von götzendienerischen Gräueln und mit dem Schmutz ihrer Buhlerei gefüllt war. Und auf ihrer Stirn stand ein Name geschrieben, ein Geheimnis: Groß-Babylon, die Mutter der Buhlerinnen und der götzendienerischen Gräuel der ganzen Erde. Ich sah das Weib trunken vom Blut der Heiligen und vom Blut der Zeugen Jesu. Bei ihrem Anblick geriet ich in große Verwunderung. Da sagte der Engel zu mir: Warum bist du so verwundert? Ich will dir Aufschluss geben über das Geheimnis des Weibes und des Tieres, auf dem sie sitzt und das die sieben Köpfe und die zehn Hörner hat. Das Tier, das du gesehen hast, ist schon früher gewesen und ist jetzt nicht mehr da. Doch wird es aus dem Abgrund wieder aufsteigen und dann ins Verderben fahren. Dann werden sich die Bewohner der Erde verwundern, deren Name nicht verzeichnet steht im Buch des Lebens, seit Grundlegung der Welt, wenn sie sehen, dass das Tier gewesen ist und nicht mehr ist und wieder da sein wird. Hier ist Verstand erforderlich, der mit Weisheit gepaart ist. Die sieben Köpfe sind sieben Berge, auf denen das Weib thront, und bedeuten zugleich sieben Könige. Fünf von ihnen sind bereits gefallen, einer ist jetzt da, der andere ist noch nicht gekommen, und wenn er gekommen ist, soll er nur kurze Zeit bleiben. Ferner das Tier, das schon früher gewesen ist und jetzt nicht mehr da ist, ist selbst der Achte und gehört trotzdem zu den Sieben und fährt dahin ins Verderben. Und die 10 Hörner, die du gesehen hast, sind 10 Könige, welche die Herrschaft noch nicht empfangen haben, aber Macht wie Könige eine Stunde lang zugleich mit dem Tier empfangen. Diese haben einmütigen Sinn und stellen ihre Macht und Gewalt dem Tier zur Verfügung. Diese werden mit dem Lamm kämpfen, aber das Lamm wird sie besiegen, denn es ist der Herr der Herren und der König der Könige und seine Kampfgenossen sind die Berufenen und Auserwählten und Getreuen. Dann fuhr er fort. Die Wasser, die du gesehen hast, an denen die Buhlerin thront, sind Völker und Scharen, Völkerschaften und Sprachen. Und die 10 Hörner, die du gesehen hast, und das Tier, die werden die Buhlerin hassen, werden sie einsam machen und ausplündern, ihr Fleisch verzehren und sie selbst mit Feuer verbrennen. Denn Gott hat ihnen ins Herz gegeben, seinen Ratschluss auszuführen und in einem Sinn zu handeln und ihre Königsherrschaft so lange dem Tier zur Verfügung zu stellen, bis die Worte Gottes erfüllt sein werden. Das Weib endlich, das du gesehen hast, ist die große Stadt, welche die Herrschaft über die Könige der Erde besitzt. Babylons Fall. Ankündigung des über Babylon hereinbrechenden Gerichts. Hierauf sah ich einen anderen Engel vom Himmel herabkommen, der eine weitgehende Vollmacht empfangen hatte, und die Erde wurde von seinem Glanz erleuchtet. Er rief mit mächtiger Stimme aus: Gefallen! Gefallen ist das große Babylon und ist eine Wohnung von Teufeln, ein Gefängnis aller unreinen Geister und ein Gefängnis aller unreinen und verhassten Vögel geworden. Denn von dem Glutwein ihres Zorns haben alle Völker getrunken und die Könige der Erde haben mit ihr gebuhlt und die Kaufleute der Erde sind durch ihre maßlose Üppigkeit reich geworden. Dann hörte ich eine andere Stimme vom Himmel her rufen. Geht aus ihr hinaus, mein Volk, damit ihr an ihren Sünden nicht teilnehmet und von ihren Plagen nicht mitbetroffen werdet. Denn ihre Sünden reichen bis an den Himmel, und Gott hat ihrer Freveltaten gedacht. Vergeltet ihr, wie auch sie euch getan hat, und zahlt ihr doppelt heim nach ihren Taten. In dem Becher, den sie gemischt hat, mischet für sie doppelt. Wie sie geprunkt und geschwelgt hat, ebenso viel Qual und Leid fügt ihr zu, weil sie in ihrem Herzen denkt: Ich throne hier als Königin und bin keine Witwe und werde niemals Trauer erleben. Darum sollen ihre Plagen an einem Tage kommen: Tod, Trauer und Hungersnot, und mit Feuer soll sie verbrannt werden. Denn stark ist Gott der Herr, der Gericht über sie gehalten hat. Weinen und Wehklagen werden um sie die Könige der Erde, die mit ihr gebuhlt und geschwelgt haben, wenn sie den Rauch von ihrem Brande sehen. In der Ferne werden sie aus Furcht vor ihrer Qual stehen bleiben und ausrufen: Wehe, wehe, du große Stadt Babylon, du starke Stadt! In einer Stunde ist nun das Gericht über dich gekommen. Auch die Kaufleute der Erde weinen und trauern um sie, weil jetzt keiner mehr ihre Waren kauft. Die Waren von Gold und Silber, von Edelsteinen und Perlen, von feiner Leinwand und Purpur, von Seide und Scharlach, all das duftende Thujaholz und all die Geräte von Elfenbein, all die Geräte von kostbarem Holz und Erz, von Eisen und Marmor, auch Zimt und Haarbalsam und Räucherwerk, Salbe und Weihrauch, Wein und Öl, Feinmehl und Weizen, Jungvieh und Schafe, Pferde und Wagen, Sklaven und Menschenseelen. Auch das Obst, woran du deine Herzenslust hattest, ist dir für immer genommen. Und alle strotzende Pracht und aller Glanz ist dir verloren gegangen und wird sicherlich nicht mehr zu finden sein. Die Kaufleute, die mit diesen Dingen handeln und an dir reich geworden sind, werden aus Furcht vor ihrer Qual weinend und trauernd in der Ferne stehen und ausrufen: Wehe, wehe, du große Stadt, die du in feine Leinwand, in Purpur und Scharlach gekleidet und mit Gold, Edelsteinen und Perlen reich geschmückt warst. Oh, dass eine einzige Stunde diesen großen Reichtum verwüstet hat. Und alle Steuerleute und alle Küstenfahrer, das Schiffsvolk und alle, die auf dem Meer arbeiten, standen von ferne und riefen, als sie den Rauch von ihrem Brande sahen, laut aus: Wo ist eine Stadt so groß wie diese? Sie warfen sich Staub aufs Haupt und riefen unter Weinen und Wehklagen: Wehe, wehe, du große Stadt, in der alle, die da Schiffe auf dem Meer hatten, von ihrem Wohlstand reich geworden sind. In einer einzigen Stunde ist sie verödet. Freue dich über sie, du Himmel und ihr Heiligen, ihr Apostel und Propheten, denn Gott hat das Strafgericht für euch an ihr vollzogen. Da hob ein starker Engel einen Stein auf, der so groß wie ein Mühlstein war, und schleuderte ihn ins Meer mit den Worten: So soll mit gewaltigem Schwung die große Stadt Babylon hingeschleudert werden und nicht mehr zu finden sein. Kein Klang von Harfenspielern und Sängern, von Flöten und Trompetenbläsern soll je wieder in dir gehört werden. Auch kein Künstler in irgendwelcher Kunst soll noch in dir gefunden und kein Laut von einer Mühle in dir vernommen werden. Kein Licht von einer Lampe soll noch in dir scheinen und kein Jubel eines Bräutigams und einer Braut sich in dir vernehmen lassen. Denn deine Kaufherren sind die Fürsten der Erde gewesen. Durch deine Zauberkünste sind alle Völker verführt worden. Und in ihr ist das Blut von Propheten und Heiligen und von all denen gefunden, die auf der Erde hingemordet sind.